Erster, denn der Herr wird Mitleid mit Jakob haben und Israel wieder auswählen. Er wird sie in ihr eigenes Land zurückbringen, und Fremde werden sich ihnen anschließen und Teil des Volkes Israel werden. Zweiter, andere Völker werden sie nehmen und an ihren Platz bringen. Im Land des Herrn wird Israel diese Völker zu Sklaven und Sklavinnen machen, so dass sie ihre früheren Gefangennehmer gefangen nehmen und ihre Unterdrücker unterwerfen. Dritter, wenn der Herr dir dann Ruhe von deinem Leid, deinen Sorgen und der harten Sklaverei gegeben hat, in der du leben musstest, vierter wirst du dieses Spottlied über den König von Babel singen und sagen, wie ist der Unterdrücker gefallen? Wie hat die Misshandlung aufgehört? Fünfter, der Herr hat die Macht der Bösen zerbrochen, den Stock des Tyrannen. Sechster, dieser Tyrann schlug die Völker im Zorn immer wieder und unterwarf sie wütend und ohne Gnade. Siebter, die ganze Welt hat Ruhe gefunden und ist still, deshalb jubeln die Menschen laut. Achter, sogar die Zypressen und die Zedern des Libanon freuen sich über dich und sagen, seitdem du gefallen bist, kommt niemand mehr zu uns, um uns zu fällen. Neunter, die Unterwelt wurde wegen dir unruhig, als du kamst. Sie weckte die Geister auf, alle früheren Führer der Erde, und ließ alle Könige der Völker von ihren Thronen aufstehen. Zehnter, sie alle beginnen zu sprechen und sagen zu dir, auch du bist schwach geworden wie wir, bist du uns gleich geworden. Elfter, dein Stolz ist in die Unterwelt gefallen, auch der Klang deiner Harfen. Unter dir ist Verwesung ausgebreitet, und Würmer sind deine Decke. Zwölfter, wie bist du vom Himmel gefallen, du leuchtender Morgenstern. Wie bist du zu Boden geworfen worden, du, der die Völker besiegt hat? 13. Du aber dachtest in deinem Herzen, ich will zum Himmel aufsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes setzen und mich auf dem Berg der Götter im äußersten Norden niederlassen. 14. Ich will über die Wolken aufsteigen und dem Höchsten gleich sein. 15. Doch du wirst in die Unterwelt gestürzt, in die tiefste Grube. 16. Diejenigen, die dich sehen, schauen dich genau und nachdenklich an und fragen, ist das der Mann, der die Erde zum Zittern brachte und Königreiche zerstörte, 17. der die Welt zu einer Wüste machte und ihre Städte zerstörte, der seine Gefangenen nicht nach Hause gehen ließ. 18. Alle Könige der Völker sind ehrenvoll begraben, jeder in seinem Grab. 19. Du aber bist weit weg von deinem Grab weggeworfen, wie ein verachteter Ast. Du bist umgeben von Toten, die mit dem Schwert getötet wurden, wie ein zertretenes Tierkadaver. 20. Du wirst nicht bei denen sein, die in die Gräber hinabsteigen, denn du hast dein Land zerstört und dein Volk umgebracht. Die Nachkommen der Bösen sollen nie wieder erwähnt werden. 21. Tötet seine Söhne wegen der Sünden ihrer Väter, damit sie nicht aufwachsen, die Erde erobern und die Welt mit Ruinen füllen. 22. Der Herr der Heere sagt, ich werde gegen sie vorgehen und aus Babel Namen und Nachkommen ausrotten, alle ihre Kinder und Enkel. Das ist das Wort des Herrn. 23. Ich werde es zu einem Ort für Rohrdommeln und zu Sümpfen machen und es mit dem Besen der Zerstörung wegfegen, sagt der Herr der Heere. 24. Der Herr der Heere hat geschworen, was ich geplant habe, wird geschehen, und was ich beschlossen habe, wird eintreten. 25. Ich werde Assyrien in meinem Land zerschmettern und auf meinen Bergen zertreten, damit ihr Joch und ihre Last von ihrem Nacken genommen werden. 26. Das ist der Plan, der für die ganze Erde beschlossen ist, und das ist die Hand, die über alle Völker ausgestreckt ist. 27. Denn wenn der Herr der Heere etwas beschlossen hat, wer kann es ungültig machen? Wenn seine Hand ausgestreckt ist, wer kann sie zurückhalten? 28. Im Jahr, als König Ahas starb, kam diese Botschaft, 29. Freue dich nicht, ganzes Philisterland, dass der Stock, der dich geschlagen hat, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Schlange kommen, und ihr Nachkomme wird ein fliegender Drache sein. 30. Die Ärmsten werden in Ruhe weiden, und die Bedürftigen werden sicher ruhen. Aber deine Wurzel werde ich durch Hunger töten und deinen Rest werde ich umbringen. 31. Weine, Tor. Schreie, Stadt. Zittere, ganzes Philisterland. Denn aus dem Norden kommt Rauch und niemand bleibt von seinen Truppen zurück. 32. Was soll man den Gesandten der anderen Völker antworten? Der Herr hat Zion gegründet und dort werden die Armen seines Volkes einen sicheren Ort finden.